Gelderpresser. Die Kassen öffnen sich, sonst zieht der Hoodbanger Messer. Erster Tag im Monat, Cash fällig. Der Kaffeebesitzer zahlt heute sechsstellig. Pack den Briefumschlag ins Handschuhfach. Ich kontrolliere meine Nachbarschaft. Ich mache Business auf dem Asphalt nachts. Nächster Stopp, Edelbordell. Der Besitzer zittert, ich komm rein und nehme das Geld. Souverän, routiniert, kurzer Flirt mit den Damen. Ich bezahle nix, wenn ich will, gehört mir der Laden. Meine Truppe ist gefürchtet in dem ganzen Bezirk. AMGs, BMWs durch den Schutz finanziert. Manche zahlen pünktlich, manche lassen sich Zeit. Doch im Endeffekt halt jeder macht die Kassen bereit. Ich will raus aus dem Geschäft, doch bin zu tief drin. Es holt mich immer wieder ein, the business, the business. Ey, ey, yeah, ey, yeah. Ich will aus diesem Business raus. Aha. Heute schnallen sich die Handschellen enger. Aha. Ich will aus diesem Business raus. Ey, aus dem Schutzgeld Business raus. Ey, aus dem Business raus. Ey, aus dem Business raus. Ey, aus dem Business raus. Yeah. Jugobanden Amsterdam Quality Check. Ich kauf keine Ware unter 80%. Mach das schon lange, bin gut mit der Mafia. Hab meine Prangia, brauch keinen Bodyguard. Geldübergabe, ich steig in den G. Leg den Fahrer ne Line auf, er zieht. Düsseldorf versorgt die Königsallee. Beliefer die Reichen und Schöne mit Schnee. Ratten spionieren, Cops recherchieren. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euren Kopf nicht verliert. Habt das Business im Griff. Großunternehmer, Alex, ein Businessman, Koks, Pulverleger. Größenwahn motiviert, Expansion. Schwarze Zahlen, starker Umsatz, Monat 6 Millionen. Ich will raus aus dem Geschäft, doch bin zu tief drin. Es holt mich immer wieder ein. The Business, the Business. Ey, ey, yeah, yeah. Ich will aus diesem Business raus. Aha. Heute schnallen sich die Handschellen enger. Aha. Ich will aus diesem Business raus. Ey, aus dem Schutzgeld Business raus. Ey, aus dem Kokain Business raus. Ey, aus dem Business raus. Ey, aus dem Business raus. Yeah. Mitternacht bei McFit. Du liegst auf der Hantelbank und schreist laut. Pack mal links und rechts noch eine 20er Scheibe drauf. Denn nachdem du lange solo warst, heißt deine neue Freundin jetzt Anabolika. Yeah. Und ich hab sie dir vorgestellt, wusste, dass sie dir sofort gefällt. Yeah. Jetzt hängst du an ihr und bist in deinem Dorf der Held. Gewinnspanne maximal, Business ohne Zwischenhändler. Hey. Tickern, Banger, Türsteher, Zuhälter und Fitnesscenter. Steiger den Umsatz, erweiter die Kundschaft und versorgt circa 100 Pumper vor meinem Untergrundlabor. Defi-Phase, Massephase, Trenbolon, Acetat. Hey. Was ist das für Pudding? Komm zu mir, ich mach dir krasse Arme. Verpass dir einen stählernen Body, so wie Robocop. Bis deine Frau dir sagt, du siehst aus wie gefotoshoppt. Belieferpumper mit Galenikas aus Beograd. Propionat, Elan, Tat, Power wie ein Leopard. The Business. Ey, ey, yeah, yeah. Ich will aus diesem Business raus. Aha. Heute schnallen sich die Handschellen enger. Aha. Ich will aus diesem Business raus. Ey, aus dem Schutzgeld Business raus. Ey, aus dem Kokain Business raus. Ey, aus dem Anabol Business raus. Ey, aus dem Business raus, yeah. Knack den Mustang, fahr die Hood lang. Pust den Blunt Smoke raus in die Luft, Mann. Handycall, Mitternacht. Check die Fluchtwege, guck auf das Ziffernblatt. Observier die Villa, nächtelang, Tage. Hinterhof, Eingangstür, Fenster und Garage. Setze die Skimaske auf, der Adrenalinspiegel steigt. Jetzt oder nie, Motherfucker. Baller ne Linie weiß. Ich geh durch das Fenster rein, Laserschnitt, Glasschneider. Ich stiff mich auf die Beute wie ein Aasgeier. Der Puls steigt, greift zum Ballermann, die Ader pumpt. Halt die Luft an, Kamera, Salam und Funk. Ich durchtrenn die Drähte, räum den Safe frei. Connecte meine Partner, iPhone, FaceTime. Illegales Money, Nebel über Pflasterstein. Motherfucker, pack das Cash in Laster, ey, Business. Ey, ey, yeah, ich will aus diesem Business raus. Heute schnallen sich die Handschellen enger. Ich will aus diesem Business raus. Ey, aus dem Schutzgeld Business raus. Ey, aus dem Kokain Business raus. Ey, aus dem Anabol Business raus. Ey, und aus dem Skimasken Business raus, yeah.